stolze Königin, da lieb ich ohne Maßen. Kein Redner stand nach ihrem Sinn, sie wollt sie alle hassen. Zum Wohl.